Sie weiß, sie hat zu viel getrunken. Trotzdem ist das, was da 2,5 Meter vor ihr im Scheinwerferlicht liegt, ein Papagei. Es ist November. Der Papagei liegt auf einem dünnen Tuch Schnee. Was ist denn das? Halt mal an. Er friert. Er ist tot. Das führt hier zu nichts. Lass uns wenden. Das führt hier nach Hause. Bischwiller, Sesenheim, 22 Kilometer. Fahr zurück. Wegen dem Vogel? Ach, Fede. Dorfschönheit von Judith Kuckert. Regie Annette Kurt. Es war kurz vor 11 damals, Ende Mai. Und das Schützenfest war bis auf ein paar verlorene oder betrunkene Seelen bereits den Sägespänen überlassen. Er hat ihr Rad vom Schützenfest nach Hause geschoben und sie auf einer Bank bei der Kirche schlecht geküsst. Clemens, 24. Er ist 15 Jahre jünger als sie und was sie sich in der Nacht hinüberreichen, nennen sie nicht Liebe. Dann ist es November geworden. Lass uns nach Hause fahren. Es ist kalt. Deine Mama wartet wohl. Er arbeitet bei einer Lebensversicherung in Straßburg und lebt bei seiner Mutter oben unterm Dach. In einem zweistöckigen Haus an der Straßenkreuzung nach Drusenheim und Sufflenheim. Die Nacht nach dem Schützenfest hat er auf ihrem Teppich zwischen zwei roten Wolldecken verbracht. Bevor sie am Morgen zur zweiten Schulstunde gegangen ist, hat sie sich zu ihm gelegt. Keine Liebe, nur eine Liebesgeschichte. Vielleicht nur eine Geschichte. Als sie 10 Minuten später auseinanderrollten, hat sie eine Schürfwunde am Rücken gehabt. Vom Teppich. Das kommt davon, wenn du einen nicht im Bett haben willst. Und ihr Herz hat, aus einem langsamen Leben heraus, schneller zu schlagen begonnen. Fahr mich zurück. Das führt doch zu nichts. Das führt nach Straßburg. Was hat er eigentlich gemacht, dass du so durcheinander bist? Gelesen. Und was? Eine Novelle. Und sowas Altmodisches gefällt dir? Ich gefalle mir besser, wenn ich bei sowas Altmodischem zuhöre. Wenn du jetzt einfach weiterfährst, dann... Klar fahre ich weiter. Da kann auch der Papagei nichts machen. Dann gehe ich zu Fuß nach Straßburg. Das wirst du wohl müssen. Ach komm. Du willst nur wegen dem zurück. Der sitzt doch sicher noch da und schreibt Frauen kurz vor der Menopause seinen Namen auf die erste Seite des Romans. Novelle, nicht Roman. Der ist doch... Du bist zu jung für den. Die Landstraße entlang Richtung Straßburg. Ein leidenschaftliches und lächerliches Unternehmen. Der Mond beleuchtet es. Es ist die Nacht der Leoniden, die sich nur alle 33 Jahre so prächtig zeigen. Sternsplitter stürzen wie Regen auf die Erde zu. Ihr Rock spannt sich bei jedem Schritt. Natürlich ist sie nicht mehr ganz bei Trost. In ihrem Kopf lassen sich Fühlen, Denken und Erinnern nicht mehr voneinander unterscheiden. Sie muss sich beeilen, sie muss ihn noch einmal sehen. Sie hat so viele Erinnerungen. Sesenheim kenne ich. Wegen Goethe. Aber eigentlich ist Sesenheim nur ein Fleck an der Moder, wo die Frauen die Wäsche zu lange draußen hängen lassen. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Frau hieß. Welche? Na, die von Goethe. Er soll doch mal da eine gehabt haben. Mathilde. Die von Goethe. Mathilde. Sind Sie da sicher? Pastor Kieler und seine Frau haben Mathilde damals aufgenommen. Sie und ihren Papagei. Mathilde kam aus dem Waisenhaus in Colmar. Sie sieht aus wie Marilyn Monroe. Wenn sie auf der Bank an der Bushaltestelle sitzt und liest, fahren die Autos langsamer. Das ist meine ehemalige Schülerin Mathilde und das ist Clemens. Ich habe sie schon oft gesehen. Mich? Ja, Sie fahren doch häufiger nach Straßburg. In einem blauen Peugeot, oder? Stimmt. Ich habe beide Hände zusammengeführt. Die von Clemens und die von Mathilde und gemerkt, ich bin allein. Denn Clemens und Mathilde haben sich angeschaut in dem Moment. Und der Moment dauerte und gehörte den beiden. Sie hieß nicht Mathilde. Sie hieß Friederike. Kann sein. Aber es war die Sache mit Goethe und die war in Sesenheim. Klar, in Sesenheim. Wo war Goethe eigentlich nicht? Was wollten der in Sesenheim? Das hatte auch der Bürgermeister von Wendisch wissen wollen. Wenige Tage nach seiner Ankunft. Wendisch hatte gezögert. Fede stand zufällig beim Umtrunk im Rathaus neben ihm. Sie hatte ihn am Tag zuvor schon gesehen. Er saß am Fenster und schrieb. Er sah zu spät auf, als sie nach der 5. Stunde Sport in ihren flachen Schuhen vorbeiging. Wendisch heißt er, sagte der Pastor. Der Name sagte ihr nichts, obwohl sie Deutsch unterrichtete. Novellen, sagte der Pastor. Er schreibt Novellen. Das ist vor 15 Jahren gewesen. Im letzten Frühling, bevor ihre Eltern starben. Wie herrlich leuchtet mir die Natur, wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Es dringen Blüten aus jedem Zweig und tausend Stimmen aus dem. Schauen Sie mal, der Himmel. Das ist ja ein Feuerwerk. Ja, es ist 1999. Ein außergewöhnliches Leonidenjahr. Ein Wunder. Das kommt so alle 33 Jahre, das Wunder. Haben wir ein Glück? Sollen wir anhalten? Ein eisiger Gesteinsblock, der im Abstand von 12 Millionen Kilometern an der Erde vorbeirauscht. Was er verliert, verglüht. Das sind ja tausende Sternschnuppen. Wünschen Sie sich was? Wünschen? Was soll ich mir denn... Was wünschen Sie sich? 2 Jahre Sex. 5 Jahre Liebe. 15 Jahre Freundschaft. Das ist ein Wunder. Wenn die Leoniden das nächste Mal vorbeistürzen, bin ich tot. Tod ist kein Thema für Taxifahrer. Woran glauben Sie? An das, was ich sehe. Sie, Ende 30, blond und Dorfschullehrerin in Sesenheim an der Moder. Als sie nach dem Studium ins Dorf zurückkam, starb gleich der Vater. Die Mutter schüttelte 3 Wochen lang den Kopf und ihre Stimme wurde immer lauter, bis auch sie starb. Das war im Frühling vor 15 Jahren. Sie, Fede, ist im Ort geblieben. Seit dem Tod der Eltern hat sie deren Haus an ein kinderloses Lehrerpaar aus Karlsruhe vermietet. Schaut Fede im Haus ihrer Kindheit nach dem Rechten, hört sie manchmal das Herz in sich schlagen und zählt mit, was in ihrem Leben nicht war. So taucht dann am Ende eines Nachmittags in einem geschlossenen Raum, der nach altem Obst riecht, jene schwarze, unversöhnliche Einsamkeit auf, die eigentlich nur im All wohnt. Dann lehnt sie da und meint, es gibt sie schon nicht mehr. Es gibt sie nur noch für die anderen. Was ist denn aus Selim Wendisch geworden? Nachdem er gefahren ist? Ja. Wendisch eben. Berühmt? Ja. Wie Goethe? Nein. Der hat sie nach Frankfurt eingeladen. Nein, nicht nach Frankfurt. Nach Straßburg. Aber 15 Jahre später. Nach so langer Zeit. Und ich bin wegen dem Mann sogar zum Friseur gegangen, weil ich mich ganz vorn hinsetzen wollte bei seiner Lesung. Das Fernsehen war da und eine Journalistin hat den Kameramann ein paar Mal auf das Wasserglas unter der Leselampe hingewiesen, in dem Rotwein war. Und am Ende ist die Journalistin ganz nah an ihn herangetreten. Sie hatte einen tiefen Ausschnitt im Pullover und er hat tief hineingeschaut. Da kann ich ihm auch nicht helfen, wenn er nicht merkt, dass so ein Ausschnitt nur ein Ausschnitt ist und nicht die ganze Person. Wer da hineinfällt, dem kann man nicht helfen, oder? Ich aber bin in meiner 2. Reihe einfach nur aufgestanden und habe den oberen Knopf am Mantel geöffnet. Da hat er mich angesehen. Und? Hat der Wendisch sie erkannt? Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht so eindrücklich auf den ersten Blick. Ah, das finde ich schon. Sie korrigiert die Klassenarbeiten am Küchentisch, während neben einem Schlafzimmer der Radiowecker klassische Musik spielt. Sie schaltet beim Korrigieren die gelbe Lampe an der Decke aus und eine grüne Schreibtischlampe auf dem Küchentisch an. So wird das Zimmer kleiner. Frauen ab 35 werden täglich in der Nacht heimgesucht von 5 Minuten der Angst. Das hat sie in einer dieser Zeitschriften für die Schönheit gelesen. Seitdem macht sie unsicher und beklommen, was bislang normal gewesen ist. Der kurze Schulweg, schnelles Autofahren, die Dämmerung im Herbst, Kino, einkaufen am Samstagmittag kurz vor Ladenschluss, die Männer an der Kasse hinter ihr. Als Wendisch damals gegangen ist, hat das Gartentor gequietscht. Seit dem Tag denke ich immer, er kommt zurück. Immer, wenn das Gartentor quietscht. In jener Nacht, bevor er ging, schliefen wir stundenlang miteinander und ich dachte, nicht kommen, nicht kommen. Hat sie denn geglaubt, wer so am Kommen hindert, verhindert auch das Gehen? Hat sie das geglaubt? Er kann auch hier seine Bücher schreiben, habe ich gedacht. Kann schreiben und bleiben, während ich von Montag bis Sonnabend auf flachen Schuhen im Sommer und in Gummistiefeln im Winter zur Arbeit gehe, einkaufe, mich mittags zu ihm lege, davon bestimmt rasch ein Kind bekomme. Und er und ich die Jahre wie Vögel vorüberfliegen lassen. Und dann kam eine Postkarte von Wendisch. Er hat an ihre alte Adresse geschrieben. Sie hat am Gartentor der Eltern gelehnt, als die Karte kam. Nach 15 Jahren. Letzte Woche. Das war er. Diese Schlingen an den Buchstaben, die sich nach oben und unten auf das Papier warfen. Erst las ich die Schrift, dann die Nachricht. Einladung zu seiner Lesung in Straßburg im Operncafé. Ich werde mich ganz vorn hinsetzen. In Sesenheim sagen die Frauen über mich, die Friederike, die wird gar nicht älter. Ich bin wohl stecken geblieben in dem Tag, an dem Wendisch ging. Der 1. September 1984. Ich bin dann in das Apartmenthaus am Ortsausgang von Sesenheim gezogen, wo Wendisch nie war und wo nie ein Gartentor quietscht. Es ist ein sechsstöckiges Gebäude aus Beton mit Balkonen wie Schießscharten. Die anderen Häuser mögen es nicht. Und an Regentagen rücken sie noch weiter von ihm ab. Er ist nach Sesenheim gekommen wie ein Ethnologe nach Afrika. Ja. Der Taxifahrer nickt, aber er lügt. Er hat sie gar nicht verstanden. Er mag nur, wie wir miteinander sprechen. Jetzt denkt er nicht mehr über mich nach, sondern über das Wort Ethnologe. Erzählen Sie ruhig, dann schlafe ich nicht ein. Der Ethnologe, was wollte der denn wirklich in Sesenheim? Irgendwas recherchieren. Wendisch war gerade noch ein junger Dichter. Ein Sprachmeister, aber keiner, der begeisterte. Wendisch steht nicht auf dem offiziellen Lehrplan. Ich habe ihn aus Rache durchgenommen. Er ist dann richtig Wendisch geworden. Ein erfolgreicher, angestrengter Romanautor mit Preisen, Frauen und Reisen und zwei oder drei Suchtproblemen. Die Frauen liebten ihn dafür, dass er die Frauen liebte. Wissen Sie, in meiner Erinnerung hat er all die 15 Jahre an seinem Auto gelehnt und ist neben dem Bahnwärterhaus in Sesenheim stehen geblieben, als hätte jemand ihn da für mich in Stein gehauen. Der Ethnologe, meinen Sie? Woran glauben Sie? An das, was ich sehe. Was sehen Sie? Sie sehen gut aus. Es macht Spaß, mit Ihnen durch die Nacht zu fahren. Ach ja? Fehde in der Nacht. Ich erinnere mich nicht, ihm meinen Namen gesagt zu haben. Weshalb fahren Sie jetzt noch nach Straßburg, Fehde? Um ein Buch zu kaufen. Um diese Zeit? Ja. Von Selim Wendisch? Hat das nicht Zeit bis morgen? Sie hat Wendisch nur einmal im Fernsehen wiedergesehen. In einer Veranstaltung für Sieger. Der erste geladene Gast war Tennisspieler, der zweite Modekönig und der dritte, Wendisch, war als ein Sieger in Sachen Liebe und Literatur zur Talkshow am Freitagabend geladen. Sie hat ihm zulächeln müssen, obwohl er ihr nur vom Fernseher aus in die Augen sah. Dieses gewisse Lächeln ist in den Jahren seit seinem Abschied fest in ihrem Gesicht geblieben, zu einem Zug geworden, unbestimmt, angenehm. Sie ist hübsch geblieben mit der Erinnerung an ihn. Das Alter hat gezögert, sie anzugreifen, als befürchte es Ärger zu bekommen mit Wendisch, falls der nochmal in Hechtgrau nach Sesenheim zurückkommt, um auf der Schwelle vor dem Koop mit ihr zusammenzustoßen. Ich wollte doch immer einmal zurückkommen. Und wie? In einem hechtgrauen Anzug. Hechtgrau. Meinst du, das reicht als Zeichen der Reue? Ich habe übrigens von uns geschrieben. In deinen Büchern? Ja, aber mach dir keine Sorgen. Was ich von uns erzähle, darin ist kein Strich, der nicht erlebt wurde, aber auch kein Strich ist darin so, wie er erlebt wurde. Wir sind gleich da. Ich suche nach meinem Geldbeutel in der Handtasche. Er fährt langsam und schaltet das Autoradio ein. Haben Sie eigentlich einen Freund? Wieso? Ich könnte warten. 4 Kronleuchter, rote Stofftapete und 2 junge hübsche Kellner, die vielleicht die Aufnahmeprüfung zur staatlichen Schauspielschule nicht geschafft haben und wohl deswegen so eingebildet sind. Mit einem Blick in das Glas der Eingangstür hat Fede das Haar gerichtet. Salon Sophie. Sie hat eine ganze Provinz an den Fersen, als sie quer durch den Raum muss. Alle schauen sie an, nur der, den sie kennt, schaut nicht. Der kriecht unter dem Tisch herum. Eine blonde Frau beobachtet die Unterseite seiner Schuhe dabei. Beide bereits im Mantel. Na, geht ihr jetzt vögeln? Es ist nicht schön, dass man schutzlos den Vorstellungen ausgeliefert ist. Der andere mache es mit einer anderen genauso und sehe dabei genauso aus. Du! Kann ich helfen? Was soll das? Tische rücken. Alter elsässischer Brauch hier. Und was soll dabei herauskommen? Die Wahrheit. Wendisch sucht meinen Handschuh. Wir wollten gerade gehen. Ach so. Na dann. Er hat den falschen, leeren, den dumpfen Ausdruck eines Mannes auf dem Gesicht, dem eine Frau soeben versprochen hat, dass er in einer halben Stunde befriedigt sein wird, wenn er mitkommt. Also bleib doch! Ich bin durch das Foyer hinauf ins obere Parkett gelaufen zur Toilette. Sind alle Wände rot bespannt und die Treppen rot ausgelegt gewesen? Oder war es nur das Scheinwerferlicht? Ich weiß es nicht mehr. Neben der Herrentoilette steht ein Mann mit dunklen Bartstoppeln und telefoniert hinter vorgehaltener Hand. Seine Augen sind grausam und starr und er hört zu sprechen auf, bis ich die Toilettentür hinter mir geschlossen habe. Wiederhole, was ich dir gesagt habe, höre ich ihn noch sagen. Und in der Nase habe ich den Geruch, den seine Spucke wohl auf der Sprechmuschel gelassen haben mag. Vor dem Spiegel stecke ich ein Kaugummi in den Mund und fasse Vorsätze. Ich werde diesen unklaren Zustand lächelnd ertragen. Ich werde am Kaugummi weiterkauen und wendisch nicht küssen wollen. Ich werde sagen, ich gehe gleich. Sie ist weg. Er steckt ihre lachsfarbene Visitenkarte in seine Brieftasche. Mensch, wendisch, du Ass. Setz dich. Ich hab dich übrigens im Fernsehen gesehen. Ach. Ich kratze dir den Arm, die Brust auf. Erzähl. Er greift nach meinem Handgelenk. Die Geste soll die Zärtlichkeit haben, die seiner Stimme fehlt. Ich bin mit dem Taxi gekommen. Ich wollte dein Buch von dir kaufen. Vor 2 Stunden hättest du das noch gekonnt. Da wollte ich aber noch nicht. Aber jetzt sind keine mehr da. Die Dame von der Buchhandlung ist längst fort. Ich könnte dir eins schicken. Hier liegt noch eins. Das ist mein Leseexemplar mit Strichen. Mit Strichen? Fede. Fede. Hübsche Fede. Hübsch Fede, wie die Leute im Dorf sagen. Fede. Rauchst du noch? Fede. Er legt die Hand auf meine. Fede, bist du krank? Fede, bist du krank? Bist du im Schrank? Sie sitzen da, entschlossen zur Kälte, beobachten einander. Vielleicht ist ja einer von ihnen heil geblieben in all den Jahren, um das Spiel neu zu beginnen. Nur weil ein Wunsch, wer weiß denn welcher, noch im geheimen Herzen blieb. Hast du ein Stück Papier? Moment. Oder gib mir die Visitenkarte. Nicht die, die lachsfarbene. Jetzt lächelt er nicht mehr. Mit jeder anderen Frau schläfst du dich weiter von mir weg. Gib mir also wenigstens ihre Karte. Scheiße, was soll das? Siehst du doch. Ich wickle meinen Kaugummi in dieses Stück lachsfarbenen Karton. Sag mal. Voila. Viola. Welch ein Name. Viola Mortimer. Fax und Phon und alles dran. Hast du schon was getrunken? Hast du schon was gegessen? Hat dir mein Buch gefallen? Würde ich es sonst mitten in der Nacht per Taxi kaufen kommen? Aber das hättest du doch wirklich einfacher haben können. Warum hast du nach der Lesung nicht gewartet? Weil jemand auf mich gewartet hat. Draußen. Ach. Sein Gesicht rutscht aus der Fassung. In seiner Vorstellung muss ich wohl die letzten 15 Jahre in einem Einmachglas gesessen haben, bei verschlossenem Deckel, der Boden mit Kunstrasen ausgelegt, und auf dem chemiegrünen Rasen steht ein kleiner Wohnwagen. Mit dem fahre ich ab und zu gegen das bruchsichere Glas, bis mir der Nacken wehtut. Dann fahre ich wieder zur Mitte zurück und setze Teewasser auf. Warum hast du mir nie geschrieben, Wendisch? Habe ich doch. Aber nur eine Karte mit Pfingstrosen. Auf der stand, dass es so nicht mehr geht, weil deine Frau meine Haare in deinen Socken gefunden hat. Deine verdammten Haare. Warum hat dir mein Buch gefallen? Wegen der Bilder. Ach Gott, ja, das nun wieder. Und welche? Die von der Liebe. Die, in denen ich glaubte vorzukommen, und jene, in denen ich gern vorkäme. Liebe. Was soll das denn sein? Ich lasse den Löffel in der Suppe stehen und sehe ihn ernst an. In sein Lachen hinein könnte ich das Wort Liebe wiederholen, ohne dass er es merkt. Dem Leben mehr entreißen, als es zu geben vermag, das ist Liebe. Das ist Liebe für mich. Ich zittere ein wenig und komme mir erbärmlich vor. Geh doch ran, will ich sagen. Aber ich lecke am Suppenlöffel. Hast du ein Kind? Hm? Ja. Pardon, Monsieur. Pas téléphone ici. Ça dérange. Ich schaue in den Spiegel hinter dem Tisch. Mein Gesicht in 10 Jahren. Müde und hart. Um wenige Millimeter verschoben. Weg. Ja? Vom Schönsein. Ja, ich sitze hier noch mit den Engländern. Ja. Ja. Ja, genau, mit dem Verleger und dem Übersetzer. Kann spät werden. Ja? Hm? Ja, küss den kleinen Frosch von mir. Ja, ciao, ciao. Wie alt ist denn der Frosch? 5. Ich weiß, eine späte Sünde. In diesem Augenblick mag sie Wendisch überhaupt nicht mehr. Wünscht sich fort. Wünscht sich... Clemens warte auf sie am Bahnhof Sesenheim, wenn sie mit einem letzten Zug doch noch dort ankäme. Clemens in seinem flaschengrünen Pullover, den er ihr manchmal leiht, nimmt sie unter den linken Arm. Für einen Moment wohnt sie in seiner Achselhülle. Er schiebt sie ins Auto, ins Zimmer, ins Bett und schläft an sie gedrängt gleich ein. Am Morgen wachen sie auf, wie sie eingeschlafen sind. Wie alt ist denn die Mutter vom Frosch? 28. Ich schaue auf die Uhr. Es ist längst nach Mitternacht. Ich mag dein Glück nicht. Dora, sitz. Die beiden Frauen schauen sich an. Die Redakteurin drückt ihre regennassen Haarspitzen wie Teebeutel aus und setzt sich auf die Stuhlkante. Dann schaut sie in den Aschenbecher. Auf ihre zerknüllte, lachsfarbene Visitenkarte. Einen Moment lang ist ihr Gesicht lang und töricht. Ich bin gekommen, um zu sagen, dass ich jetzt gehe. Wir wollten auch gerade gehen. Ach, wo sind Sie eigentlich her? Sie schaut auf mein Haar. Salon Sophie Sesenheim. Klar, nur Haare, keine Frisur. Sesenheim, ich komme aus Sesenheim. Ach ja? Das kennt man ja aus der Literatur. Da haben wir uns kennengelernt. Ich muss jetzt wirklich gehen. Ja, Dora, ja, wir gehen ja gleich. Ihr Hund stinkt. Die Sesenheimer Sätze. Weißt du noch? Ich schaue Wendisch an, er reagiert nicht. Das weißt du doch noch. Ich hätte Stunden, Wochen, ein Leben lang auf dem Bett liegen und dir beim Schreiben zusehen können. Wenn du nur zwischendurch aufgestanden und mit oder ohne deine Tasse, mit oder ohne deine Zigarette, dein Glas Whisky, ja, mit oder ohne Oberhemd zu mir ans Bett gekommen wärst und gesagt hättest, Kleine, Schöne, meine Süße. Spatz, wie ich dich liebe. Und es am besten auch gleich getan hättest. Ich wusste, wann du gerülpst und dich deshalb auch wo verschrieben hattest. Ich habe an deinen Rücken gelehnt, die Schreibbewegung gespürt und blind die Verben in deinen Sätzen geprüft. Einem Satz ohne Verb fehlt die Haltung, sagte ich. Du hast mich dafür geküsst, das weißt du doch noch, Wendisch. Immerhin, er nickt. Das Croix d'Or, Wendisch. Das Restaurant, wo der Fremde fragte, warum in den Fensterbildern unserer Kirche die Reihenfolge in den Legenden nicht stimme. Warum Kain und Abel auf einem Feld, das zu gelb sei, sich schlügen, noch bevor Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden seien. Und, fragte der Fremde, wessen Idee das frivole Blau auf der Empore gewesen sei. Barock, nicht frivol, sagte unser Pastor, der zufällig am Nachbartisch saß. Pastor Kehler, der kam langsam herüber und setzte sich zu dem Fremden dazu, zur Welt. Meine Hand liegt auf Wendischs Unterarm. Er hat mir die ganze Zeit sehr ernst zugehört. Meine Hand auf seinem Unterarm sagt, meiner. Mit dem Pastor Kehler habe ich oft über dich gesprochen, oft. Und wenn Wendisch scheitert, habe ich ihn gefragt. Kommt er dann wohl zurück? Komm, Dora, wir gehen. Bitte, tun Sie das. Es ist auch schon spät. Der Hund muss ins Bett. Wie heißen Sie eigentlich? Friederike Briand. Ach Gott. Ja, wie bei Goethe. Sie Ärmste. Und Sie? Haben Sie es weit bis nach Hause? Ja, erzählen Sie ruhig weiter aus Sesenheim, Fräulein Briand. Sie sind so frei, Fräulein Briand, wie alle vom Dorf. Ach, Sie werden sogar noch rot, wenn Sie erzählen. Erzählen? Die erfindet doch nur. Passen Sie kurz auf den Hund auf. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal zur Toilette. Und ich hoffe, dass der böse Mann mit den Bartstoppeln noch auf dem Gang ist wie vorhin und dass er ihr gleich neben der Toilette etwas Böses antut. Wie heißt er? Wer? Der dich hergefahren hat. Clemens. Und? Wie alt? Jung. Weiter? Mehr ist nicht. Da fehlt doch noch was. Ja, aber das ist bei Sprachen so. Sonst gäbe es keine Wörter, nur Reihen. Bei dem Wort Reihen sieht sie vor sich die Reihen der Fahrradständer auf dem Schulhof. Die Reihen der Kleiderhaken im Schulflur, die tiefer hängen als die Kleiderhaken nebenan im Rathaus. Da muss sie wieder hin. Wie ist er so? Ja, er hat ausdrucksvolle Hüften. Während Wendisch irritiert an seiner Bügelfalte zieht, geht eine Frau im Popelinmantel vorbei. Sie dreht sich um, sodass ihr Gesicht sich halbiert. Halb im Licht, halb im Schatten. Die Frau verschwindet durch die Eingangstür. Der rote Vorhang gegen die Kälte schlägt hinter ihr zusammen. Und Fede sieht eine goldene Krone über die Holzdielen des Cafés rollen. Wendisch, ich glaube, deine Bekannte kommt nicht mehr. Und den Hund hat sie dir ans Bein gebunden. Was will dieser Clemens von dir? Er glaubt, dass ich schön bin. Bin ich aber gar nicht. Was denn sonst? Ich tu nur so. Hinter dem Tisch in dem großen Spiegelglas sehe ich ein trauriges Café da drüben in der Nacht. Die Gesichter lösen sich nackter als vom Tage voneinander, wenn die Gespräche stocken. Manche sind schon ganz schief vor Müdigkeit. Was ist verloren? Mit den Jahren verloren. Die Täuschungen? Ich schaue mir im Spiegel in die Augen, dann dem Kellner, der in der Arbeit innehält. Der Kellner ist so alt wie Clemens. Er hat eine halbe Orange in der Hand. Seine Hand bleibt auf halber Höhe in der Luft. Ich lasse den Blick in seinem stehen. Wo sich unsere Blicke schneiden, setzt sich eine dritte Person hin, genau auf die Schnittstelle. Mathilde. Das Bild friert ein. Votre jus d'orange. Ich zahle. Er hat das Glas vor mir abgestellt. Einen Moment lang irren meine Augen allein über das Spiegelglas. Was für ein trauriges Café dort drüben. Wo das wohl ist. Ich zahle für alles. Für alles? Und der Hund? Der Hund trottet neben Wendisch her, die Nase am Boden. In einem Auto zwischen zwei blauen Parkstreifen ziehen ein Mann und eine Frau sich hastig um. Wendischs Schulter stößt bisweilen gegen meine. Ich hatte ihn größer in Erinnerung. Er versucht, seinen Arm um meine Schulter zu legen. Warst du immer so groß? Ja. Hatte ich vergessen. Ein leichter Regen muss den Schnee weggewaschen haben. Jetzt liegt der Papagei am Ortseingang Beschwiller direkt auf dem Asphalt. Mathilde hat auch so einen Papagei. Der frisst morgens ohne weiteres ein Stück butterbestrichenes Knäckebrot. Ein Linkskraller, sagt Mathilde stolz, wenn sie ihn Gästen vorstellt. Wohin gehen wir eigentlich? Wir gehen einfach so lang. Wie das Leben. Wie die Liebe. Und wie geht die Liebe? Wie geht die? Was meinst du? Vorwärts, rückwärts, seitwärts, Schluss. So geht die Liebe. Schade. Wieso? Sonst hätte ich dir vorgeschlagen, wir könnten uns, wenn ich in der Gegend bin, alle paar Wochen sehen auf einen Tag und eine Nacht. Können wir nicht? Ich stemme mich mit beiden Händen am Brückengeländer hoch, verliere den Boden unter den Füßen. Meine durchgestreckten Arme zittern. Nein, du hast so grauenhaft vorgelesen. Sie wünscht sich, es käme ein Regen. Und das Schweigen, das von diesem Rauschen ausginge, verbreitete sich über die Stadt. Die Dächer nass glänzend und sie unter einem davon, gegen eine fremde gebügelte Bettwäsche gedrückt. Und auf ihr liegt ein Unterarm, ziemlich behaart. Der Mann am Arm schläft, sagt etwas oder etwas nicht im Traum, um dann die Augen aufzuschlagen, sie anzusehen. Es ist Clemens. Nur die Menschen sehen sich bei der Liebe an. Tiere nie. Sieh mich an. Das kann ich machen, aber mit Liebe ist da nichts. Was war so schlimm an meinem Vorlesen? Och, deine Schauspielerei, deine Stimme machte kein Licht. Ich habe den Ton des Buches nicht gehört, weil du so laut warst. Du hast aus dem Auftritt des Buches deinen Auftritt gemacht. Du glaubtest, du seist souverän und elegant. Aber für mich hast du nur nachgemacht, was ein Künstler ist. Du hast dein Buch an die Wand gespielt. Ich würde dein Lesen Lärm nennen. Und trotzdem bist du zurückgekommen, um ein Buch zu kaufen. Was willst du damit heute Nacht? Wir haben die Leoniden gesehen heute Nacht. Wir standen... Was? Die Sternschnuppen. Leoniden. Wir standen auf freiem Feld und da haben wir sie gesehen. Wo warst du, als die Leoniden vorbeizogen? Keine Ahnung. Doch, klar, ich war noch bei der Lesung, hab die Bücher signiert. Aber wir waren dabei. Da hast du ja richtig was erlebt. Fahr mich zum Bahnhof, sofort. Bahnhof ist gleich dort, hinter der Einbahnstraße. Du bist schneller zu Fuß da. Unter dem Scheibenwischer klemmt ein Handschuh. Da winkt dir eine. Ich habe mich entliebt. Längst schon. Und in den letzten Stunden endgültig. Ich werde nach Sesenheim zurückfahren mit dem ersten Zug am Morgen und noch vor Schulbeginn beim Elternhaus das Gartentor ölen. Ich gehe jetzt. So eifersüchtig wegen eines Handschuhs? Ist doch ganz originell von ihr, oder? Den Hund unter den Wischer zu klemmen, wäre noch origineller gewesen. Sie ist sehr rasch gegangen. Sie hat seinen Blick, eine letzte Versuchung im Rücken gespürt und deutlicher deswegen die Kontur ihres Körpers unter dem Mantel, als sei sie nackt. Natürlich hat sie sich da gewünscht, er würde den albernen Handschuh dieser albernen Person und den albernen Hund dazu an der nächsten Ecke aus dem Auto werfen. Er würde sich diese letzte alberne Mühe machen für sie und hinter ihr herlaufen. Sie hat sich nicht umgedreht. Es war die Nacht vom 17. auf den 18. November, die Nacht der Leoniden. Wir fuhren gegen Mitternacht auf ein freies Feld hinaus, um die kleinen Sterne stürzen zu sehen. Wir. Das schreibt er sich jetzt so auf. Wieder ein Satz fertig. Wieder so ein Satz von mir auf dem er dann schreibt, ganz sicher. Das ist es, was bleibt von der Nacht, in der er an der richtigen Stelle nicht dabei war. Nicht dabei sein, aber das Richtige schreiben. In diesem Moment dachte sie einen richtigen Satz. Aber als er fertig war, war er verschwunden. Wendisch wäre das nicht passiert. Während die Leuchtschriften der Hotels vis-à-vis andere Frauennamen vorschlugen, Nizza, Stella, Bordighera, glaubte sie, die Welt in ihrem Rücken sehe ihr zu und stehe ihr bei. Sie drehte sich doch noch einmal um, sein Buch unter dem Arm, und ging rückwärts. Kurz vor fünf. Nichts lässt sich klären früh morgens in einem Vorortzug mit schmutzigen Scheiben Richtung Sesenheim. Sie schaut über flache Landschaft, die dem Rhein und den Reihern gehört, und freut sich auf zu Hause. Am Abend, kurz vor sieben, werden wie immer die Glocken läuten. Erst die evangelischen, dann zur Antwort die katholischen, die aber tiefer. Sie wird freitags jede geleerte Mülltonne an ihrem hohlen Klang wiedererkennen. Auch wer sie von der Straße zurück in den Keller zerrt, ob der Besitzer des Fahrradgeschäftes oder die Nachbarin aus dem dritten Stock, die immer so hemmungslos singt, als sei das ganze Haus eine Badewanne. Oder der Junggeselle aus dem vierten Obergeschoss links, der am Wochenende im ganzen Treppenhaus diesen Geruch nach billigem Rasierwasser verbreitet. Sie wird bald wieder am Fenster sitzen und jede Fahrradklingel von Weitem erkennen. Sie war in Straßburg. Sind Sie Schauspielerin? Nein. Bildhauerin? Töpferin? Lehrerin. Ah bon? Sehe Sie, heute Morgen war es 4 Grad unter Null. Aber das Wasser hat vergessen zu frieren. Ich habe in die Pfütze vor meinem Automobil geschaut, dann in die Regentonne, dann in den Trinknapf für die Meise. Kein Eis, nicht einmal ein Glanz von Kälte. Ich hab gedacht, ich werd verrückt. Dann bin ich ins Maison zurückgegangen und hab gedacht, wo ist meine Frau? Ein Moment hab ich geglaubt, ich hätte sie gestern Abend an der Tankstelle auf der Autobahn vergessen. Mais non, sie war ja tot. Das habe ich uns vergessen. Und da habe ich mich weiter erinnert. Ich habe sie nie geliebt. Und in dem Moment habe ich mich auch an das Wasser draußen erinnert. An den Winter, das Eis. Sehen Sie, so ist dann alles gefroren. Ist Ihnen nicht wohl? Ça va bien? Der Morgen draußen hat ein graues Kleid an, das er sich nicht ausziehen lässt. Sie nimmt den Aufzug in den sechsten Stock, schließt ihre Wohnung auf, betritt ihr Schließfach, wie sie es nennt, streift bei der Tür die Schuhe ab, legt das Buch von Wendisch auf die Heizung im Flur, prüft ihr Gesicht im Badezimmer, malt unentschlossen mit einem weißen und einem roten Stift an der Müdigkeit herum. Sie denkt an eine Tasse Tee und eine Brioche im Stehen. Sie wirft den Klodeckel zu, der seit gestern Abend offen steht, als Clemens sie abgeholt hat. Bis zur Schule braucht sie nur wenige Minuten. Das Schulhaus steht als Quergebäude zum Rathaus, verlängert vom Turnhallenpavillon, wo die Mädchen die unteren Fensterscheiben mit Packpapier verklebt haben, wegen der Jungen. Die stehen aber trotzdem am Nachmittag dort herum. Von Weitem sieht sie die Schulhofbänke aus Stein mit aufgeklebtem Badezimmermosaik, dem nach jedem Winter mehr Steinchen fehlen, vor allem rote. Und neben der Bank liegt dieser Haufen Tannengrün, mit dem der Hausmeister, Monsieur Berger, etwas Weihnachtliches vorhat, seit Oktober schon. Bonjour, Mademoiselle Briand. 3 Steinstufen bis hinauf zum Schulflur. Die Tür geht so schwer, dass die Kinder sie kaum öffnen können. In Japan sind die Türen an den Schulen noch viel schlimmer, sage ich den Kindern immer. Da werden die, die zu spät kommen, von einem Gitter zerquetscht, das um Punkt 8 heruntergelassen wird. Ich drohe ihnen oft mit Japan. Das hält sie ruhig. Wenigstens bis nach dem Wochenende. Der Montag. Einer von vielen. Einer wie immer. Vielleicht läuft sie ein wenig schneller als sonst, denn der Wind ist eine große Hand in ihrem Rücken. Sein blauer Peugeot parkt direkt vor dem Schuleingang. Auf der Kühlerhaube sitzen Clemens und Mathilde. Sie sprechen nicht miteinander, sie lächeln mir entgegen. Er hat ein anderes Gesicht, blass und unter der Blässe fester als gestern noch. Wir haben auf dich gewartet. Mathilde nickt. Wir. Der Platz neben ihm ist besetzt. Ich habe zu lange in der Erinnerung mit Wendisch auf einer anderen Kühlerhaube herumgesessen. Im Abschied. auf einem Ford Granada, silbergrau, der längst abgefahren ist. Die Aussicht beim südlichen Bahnübergang ist immer beschissen gewesen. Man sieht von dort aus, wo Wendisch sie vor 15 Jahren hat stehen lassen, das düstere, geduckte Bahnwärterhäuschen, in dem ab nachmittags eine hässliche Deckenlampe brennt, unter der die Familie beim Kartenspiel und die Großmutter vor dem Fernseher hocken. Und hinter dem Bahnwärterhäuschen sieht man auf die Sümpfe beim Fluss. Warum hat sie an einen einzigen Satz von Wendisch ihre Zukunft gehängt? Wir werden eines Tages auf der Schwelle eines alten Hauses hier in Sesenheim mit den Nasen aneinanderstoßen. Darauf hat sie gewartet. Wie albern. Spätestens als er sagte, er wisse sogar, was er an diesem Tag des Wiedersehens tragen würde, etwas Hechtgraues nämlich, hätte sie auf einen anderen Stuhl im Leben rücken müssen. Wie schnell es doch geht, dass man zu langsam ist. Wenn man älter wird, ist jede Niederlage eine Demütigung. Sie wirft einen prüfenden Blick auf die beiden falsch abgestellten Fahrräder und bildet sich ein, da stünden zwei Kartons, auf beiden der Buchstabe W, für Wendisch. Kartons, in denen nichts mehr ist. Habt ihr euch schon geküsst? Wie bitte? Clemens schiebt den Kiefer vor, sodass die Zigarette wieder in diesem gewissen Winkel von seinem Gesicht absteht. Der gewisse Winkel wie ein gewisses Lächeln. Ein sehr männliches Kind. Das sie plötzlich doch liebt. Weil sie bemerkt, kein Teil seines Körpers ist ihr lieber als sein Gesicht. Sie hätte sich früher bei der Liebe erwischen sollen. Clemens steht dicht vor mir und legt die Hand an meinen Hals. Ein schmaler Grat, der Kuss. Sein Handgelenk nah an meinem Ohr. Ich höre seine Armbanduhr ticken und auf seiner linken Schulter hockt die kleine Mathilde. Sie hockt da wie ein zutraulicher Vogel. Eine optische Täuschung. Mathilde steht beim Auto. Die Züge entspannt, als wärme sie sich an etwas beim Warten. Als habe sie die ganze Zeit über einen Fleck Morgensonne im Gesicht, an so einem trüben Tag wie heute. Heute gilt wohl für sie nicht. Sie sieht blind und groß und ruhig aus, die kleine Mathilde. Was macht der Papagei, Mathilde? Der Linkskraller. Der Papagei ist mir weggeflogen gestern. Ich lebe jetzt allein. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen. Im Traum hatte ich plötzlich das Gesicht von Robert Mitchum, ein schweißnasses Gesicht, und da war eine Frau, deren Gesicht ich gar nicht erkennen konnte. Typ Traumfrau also. Eine Frau, die mich anstarrt und Whisky trinkt wie ich. Also ich war Robert Mitchum und hatte einen Steckschuss unterhalb des Herzens. Was? Und einem Bein, aber das ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Man muss nur liegen bleiben, bis einer kommt. Das kann dauern im Traum. Aber das ist ja noch die Frau. Bin dann aufgewacht, so gegen sechs, ohne Robert Mitchum. Er wollte mich rasieren, aber es schäumte nicht, weil ich versehentlich Zahnpasta genommen habe. Kann ich jetzt zu dir kommen? Fede fährt mit dem Blick die Wandregale in ihrem Zimmer entlang. Alles Bücher. Einmal, als sie einer Freundin eine Aufnahme von sich und dem neuen Apartment geschickt hat, hat die zurückgeschrieben: Gut siehst du aus, aber in welcher Bibliothek ist das denn aufgenommen? Fede? Ja. Komm, ich kaufe ab jetzt Weichspüler und er bleibt. Nach 7 Jahren, an einem sonnigen Novembernachmittag, werde ich sagen: Siehst du? Nun sind wir schon 7 Jahre zusammen. Siehst du? Wir haben gelernt, glücklich zu sein. Clemens wird nicken. Dann wird er mich küssen und gehen. Er hat sie vor einer halben Stunde mit einem Griff in den Nacken auf das Bett geworfen. So wie man kleine, dünne Mädchen im Schwimmbad zurück ins Wasser wirft, bis sie lachen. Aber Fedes Begeisterung hat etwas gefehlt. Ihrem Lächeln auch. Möge er doch für den Rest seines Lebens all die Frauen, die nach mir kommen, danach abtasten, wo und wie sie mir ähnlich sein könnten. Damit er in ihnen zwar die Welt, nicht aber mich vergessen kann. Bist du jetzt glücklich, werden die anderen Frauen fragen müssen, und er wird in dem Moment bemerken, dass er traurig ist. Wegen mir. Fede. Der Dorfschullehrerin von damals. Großer, schmaler Mund und blaugraue Augen. Ein breites, aber feines, herzförmiges Gesicht und ein Zug von Kummer um den Mund, der eigentlich genau Fede ist. So liebt die Lerche Gesang und Lust. Luft und Morgenblumen den Himmelsduft, wie ich dich liebe mit warmem Blut, die du mir Jugend und Freud und Mut zu neuen Liedern und Tänzen gibst. Sei ewig glücklich, wie du mich liebst. Sei ewig glücklich, wie du mich liebst. Lies mir vor. Aus dem Buch von diesem Wendisch. Lies. Oktober 1942 legte das Schiff weit von Shanghai entfernt an. Von Bord ging die Frau des Arztes ohne ihren Mann. Ein junger Passagier hielt sie am Arm fest, bevor sie aussteigen konnte. Liest du nie laut? Ich lese sowieso nie. Gefällt es dir trotzdem? Wenn es dir gefällt, meine Süße. Sie lernen sich noch einmal kennen. Noch einmal sagt er, Anfang Juni. Du hast 98 Punkte. Und sie schweigt. Ja, nur 98. Du bist nicht richtig blond und du kannst nicht Skifahren. Außerdem bist du jetzt dafür zu alt. Noch einmal fängt an dem Tag mit der Herbstkälte etwas Neues an zwischen ihnen. Aber anders als damals. Nicht diese unverbindliche Vertrautheit, sondern eine Zukunft und eine Verschworenheit. Noch einmal geht er an jenem Morgen zur Tür hinaus, wie im Sommer, und sagt, ohne sich nach ihr umzudrehen, »Jetzt hast du 99 Punkte.« Eine Woche später hat es richtig angefangen zu schneien. Magere Flocken, fast noch Tropfen, fallen senkrecht unter der Laterne auf den Asphalt. Sie steht am geöffneten Fenster. Der Straßenlärm lässt nach, wie immer bei Schnee, wie immer am Abend. Als ob die Stadt, als ob die Welt sich vom Haus entfernt. Nur die Geräusche der Nachbarn rücken näher, die Vorabendserie im dritten, der Dauerschnupfen im fünften, das Baby, das zahnt im ersten Stock. Am Straßenrand hält der dunkelblaue Peugeot. Als seine Fahrertür sich öffnet, hört sie diese Musik, die sie nicht mag. Dann das Geräusch der Autoantenne, die eingefahren wird. Das dünne Tuch Schnee unter ihrem Fenster bleibt unberührt. Clemens fährt nie auf den Anwohnerparkplatz. Dann steht er in der Tür im Anzug. Er lockert den Krawattenknoten. Ich muss gegen 10 noch mal weg. Er lächelt dabei und schließt die Lider. Wieder der Wunsch, dahinter zu sehen. Wieder der Wunsch, dort zu sehen, was ich mir wünsche. Ich stelle mir vor, er küsse mich in die Beuge am Hals und ich ließe die Knie auseinanderfallen. Er küsse meine Schläfe und ich lächele. Er küsse meinen Puls und ich öffne die Fäuste. Ich schließe die Etagentür, ziehe seinen Gürtel mit einem Ruck aus den Schlaufen. Das ist eine Verhaftung. Los, ausziehen. Er schaut mich an, ohne mit der Wimper zu zucken. Mein Gesicht. Ist es anders geworden? Ein kleiner gelber Winterapfel? Die Haut nicht mehr fest auf dem Fleisch? Ob man sich verbraucht oder ob man neu wird bei der Liebe? Na, warum? Das Hemd fällt auf die Schwelle. Hä? Ich stoße ihn gegen den Türrahmen. Erst mit den Händen, dann mit dem ganzen Körper. Dann lehne ich mich wieder zurück an den Pfosten ihm gegenüber. Das ist unser Spiel. Wir treiben uns gegenseitig in die Hitze und versichern uns danach der Kälte. Was tust du? Mich wieder anziehen. Du gehst? Ja, ins Kino. Jetzt noch? In die Spätvorstellung. Und in welchen Film denn überhaupt? In den, in den du nicht mit mir gehen willst, weil dir das Plakat nicht gefällt. Mit wem gehst du denn? Die Frage kommt kläglicher, als ich wollte. Mit einer Bekannten. Mathilde. Richtig, Mathilde. Gruß an den Papagei! Ich komme gegen eins zurück. Darf ich? Später, als Mitternacht bereits vorbei ist und sie fast eingeschlafen ist, fällt Regen da draußen auf den Schnee. Regen. Sie hat mehrere kurze böse Träume. Um 14:45 klingelt es. Ihr Nacken ist starr vom Warten. Bloß nicht aufstehen und hingehen, sonst erfüllt sich ein Albtraum, den ich seit langem habe. Vor der Tür steht nichts als schwarz. Nur schwarz. Nicht einmal Nacht. Nicht einmal niemand. Vor dem Haus auf der anderen Straßenseite steht ein Taxi. Der Motor läuft. aber weder Fahrer noch Gast sind zu sehen. Sie geht leise in die Küche und setzt Teewasser auf, füllt den Kessel bis zum Rand. Als sie zum Fenster geht, fährt das Taxi gerade fort und sie glaubt, 4 Schlusslichter zu sehen. Noch immer macht sie kein Licht im Zimmer, öffnet aber das Fenster, holt eine Wolldecke und setzt sich auf die Fensterbank. Sie schaut in die Nacht hinaus. Auf der einen Seite links ist der Horizont heller, ein lichter Streif. Auf der anderen Seite ist es finster. Sie schaut in die Nacht hinaus, bis die Dunkelheit ihr auf die Augen drückt und sie, in die Wolldecke gehüllt, auf der Fensterbank einschläft. Auf dem Weg in den Schlaf begegnet sie einer Frau mit langem, sehr glattem, aschblondem Haar, die sie endlich fragen kann. Wo geht es denn hier zum Kino? Zum Kino? Immer geradeaus. Bis zur nächsten Kreuzung, dann rechts und dann den Baum hinauf. Scheiße. Schon wieder aus dem Bett gefallen. Aber ich falle immer noch. So lange dauert das doch sonst nicht, dass ich dabei 3 Gedanken haben kann. Ich falle wirklich. Jetzt wird es ernst. Ich falle so schnell, dass mein Schutzengel mir nicht folgen kann. Ich falle auf den Anwohnerparkplatz, direkt unter meinem Fenster. Der Wasserkessel oben im 6. Stock auf ihrem Herd pfeift so laut aus dem geöffneten Fenster in die kalte Winternacht hinein, dass wegen des Lärms nach und nach kleine hässliche Quadrate überall im Haus aufflackern. Dorfschönheit von Judith Kuckert. Es sprachen Fede, Anna Thalbach. Wendisch, Bernhard Schütz. Clemens, Henning Nören. Taxifahrer, Philipp Kramer. Redakteurin, Frauke Pohlmann. Mann im Zug, Michael Hahnemann. Mathilde, Charlotte Uhlig. Und Ulrich Nöten als Erzähler. Technische Realisation, Jonas Bergler. Regieassistenz, Nadine Schmid. Regie, Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Dramaturgie Georg Büren.